Lektion 1, Hörtext 4. Meyers gehen ins Theater. Wo ist denn die blaue Krawatte? Verdammt nochmal, in diesem Haus findet man ja auch gar nichts. Helga? Helga! Welche Krawatte meinst du denn? Na, die blaue mit den weißen Tupfen, die ich immer ins Theater anziehe. Die habe ich weggeworfen. Die war so unmodern. Die kannst du wirklich nicht mehr anziehen. Was, weggeworfen? Mein Lieblingsschlips? Und welchen soll ich jetzt anziehen? Komm, beruhige dich, Willi. Ich habe dir eine neue Krawatte gekauft. Weiß mit blauen Tupfen. Probier die doch mal. Die hängt hier im Schrank. Um Gottes Willen, du bist ja noch gar nicht angezogen und in 10 Minuten kommt das Taxi. Auch das noch. Ich gehe schon dran, Maya. Das ist bestimmt für dich. Wahrscheinlich deine Freundin Emma. Mama, das ist für dich. Emma ist dran. Hab ich's nicht gesagt. Die hat uns jetzt gerade noch gefehlt. Anna, sag dieser Frau, dass deine Mutter jetzt keine Zeit hat. Nein, nein, ich komme schon. Sie will sicher nur wissen, wann und wo wir uns morgen treffen. Morgen treffen? Schon wieder? Die muss auch immer im unpassendsten Moment anrufen. Wegen dir kommen wir jetzt zu spät zum Theater. Weiß mit blauen Tupfen. Ach ja, hier. Naja, auch nicht das Gelbe vom Ei. Helga, jetzt beeil dich. Du musst dich noch anziehen. Ja, ja, ich bin ja gleich fertig. Ich muss nur noch das Kleid anziehen. Welches soll ich denn anziehen? Das Grüne oder das Schwarze? Zieh halt das Grüne an. Ach nein, nein, das nicht. Das macht mich so dick. Anna, schau doch mal nach deinem Bruder. Oh, das hat jetzt sicher Hunger. Gib ihm das Fläschchen und leg ihn ins Bett. Nein, ich zieh das Schwarze an. Das ist viel schicker. So richtig elegant. Sonst habe ich ja nichts Gescheites fürs Theater. Hilf mir doch mal. Machst du mir mal den Reißverschluss zu? Ja, zieh doch mal den Bauch ein. Das geht nicht. Du bist zu dick. Aber natürlich geht das. Sei doch nicht so ungeschickt. So, da hast du's. Jetzt ist es kaputt. Oh nein, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe doch sonst nichts zum Anziehen. Zieh halt das Grüne an. Das ist das Taxi. Anna, sag dem Taxifahrer Bescheid, wir kommen gleich. Falls deine Mutter heute noch mal fertig wird. Was ist denn mit Oskar los? Der bellt ja wie verrückt. War Anna heute Abend schon mit ihm spazieren? Ja, sicher, der war schon draußen. Der bellt doch immer, wenn's klingelt. Also, in diesem Kleid, da sehe ich ja furchtbar aus. Ach, Unsinn, das geht schon. Hast du die Karten eingesteckt? Die Karten? Ich? Wieso ich? Die wolltest du doch besorgen. Ich? Das mit dem Theater war doch deine Idee. Haben wir jetzt etwa keine Karten? Wenn du keine hast, nein. Naja, ist ja auch nicht schlimm. Ich habe ja sowieso...